Contrabanda FM 91.4. Freedom on the airwaves. Your local radio station in Barcelona. News and music you've never heard before. Join us. Listen to us. Podcast on the internet. www.contrabanda.org. Listen to us. Estáis escuchando Contrabanda FM, una radio libre e independiente en Barcelona. 91.4 de la frecuencia modulada. Desde 1991 en el aire. También en la red. www.contrabanda.org. Geht hinein in die Schlacht, wo das Gebühl am stärksten ist. Singet nur, singt mit Macht, singet nur noch ist es Nacht. Aber der Morgen kommt schon mit Macht, bald auch zu euch kommt der Herr Jesus Christ. Halleluja. Ich begrüße alle Hörerinnen und Hörer zu einem neuen Niemandsland. Willkommen. Wir senden wie immer bei Contrabanda FM 91.4 in der geliebten und gehassten Stadt Barcelona. Es ist Frühling. Kommen wir direkt zum Hauptthema dieser Sendung. Der Dritte Weltkrieg rückt näher. Das soll jetzt nicht unbedingt Panikmache sein und Sie von schönen Dingen abhalten, die Sie heute vorhaben. Tun Sie das und tun Sie das gerne. Aber wir wollen Sie auch in dieser Sendung einladen, aktiv am Friedensgeschehen teilzunehmen, sich gegen den Krieg zu stellen. Scheuen Sie keine Bündnisse mit Leuten, die Ihnen politisch vielleicht nicht genehm sind, weil sie zu links sind, zu rechts, zu schwul, zu feministisch oder einfach zu doof oder was auch immer. Wer gegen den Krieg ist, der ist gegen den Krieg. Und mit diesen Leuten muss man zusammenarbeiten. So viel sollte inzwischen klar geworden sein. Die USA installieren eine Weltordnung der Plünderer und Brandstifter. Beute machen war immer das Prinzip der westlich-kapitalistischen Gesellschaften, wie der Kolonialismus und seine Verbrechen eindringlich bewiesen haben. Aber nun fallen offenbar nach und nach die letzten Schranken. Was wir allein seit Beginn des US-amerikanischen und israelischen Angriffskriegs gegen den Iran von der deutschen Bundesregierung und ihren Medieninfluencern an dreisten Lügen, Verharmlosungen und Ausflüchten gehört haben, um diesen schweren Völkerrechtsbruch zu rechtfertigen, ist atemberaubend. Und nachdem nun die EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen eine realistischere und interessensorientiertere Außenpolitik eingefordert hat, muss spätestens klar sein, dass die hohe Politik hierzulande längst Donald Trump und dessen Racket-Herrschaftssystem nacheifert. Mit dem Unterschied, dass sie ihre Kriegslüsternheit in Gouvernantensprache verpackt und die Erledigung der Drecksarbeit vorerst noch anderen überlässt. Seit Wochen sorgen Enthüllungen über einen Elitenzirkel um den Investmentbanker Jeffrey Epstein für Entsetzen und Abscheu. Diese Clique mit ausgeprägter krimineller Energie muss als Avantgarde der neuen Gesetzlosigkeit und Straffreiheit betrachtet werden. In diesem Niemandsland wird Frau Susanne Witt-Stahl in einem sehr langen Artikel, erschienen im Newsletter von Melodie und Rhythmus, Folgendes versuchen, und zwar eine Wesensbestimmung der Epstein-Klasse vorzunehmen, die sie stützenden Machtmechanismen zu beleuchten und der Frage nachzugehen, was sie uns über den Zustand des US-Imperiums verrät. Dessen ungezügelte Aggressivität trifft besonders Kuba mit voller Wucht. Mit einer drastischen Verschärfung ihrer völkerrechtswidrigen Wirtschafts-, Handels- und Finanzblockade versuchen die USA, dem sozialistischen Inselstaat sämtliche Lebensadern abzuklemmen. Für Internationalisten auf der ganzen Welt heißt es jetzt, die erklärte Solidarität mit Kuba muss auf allen erdenklichen Ebenen Praxis werden. Musik. Ich habe hier vor mir die Internetausgabe der Jungen Welt vorliegen. Darin heißt es: Ein Grund mehr für die Tageszeitung Junge Welt und Melodie und Rhythmus, den Rosa-Luxemburg-Preis 2026 an Aleida Guevara zu verleihen. Die Kinderärztin, Kommunistin und Tochter des Revolutionärs Che Guevara wird diese Auszeichnung am 11. April stellvertretend für das unbeugsame Volk Kubas im Babylon-Kino in Berlin persönlich entgegennehmen. Nicht zuletzt wegen der Dramatik der Lage wird es direkt vorher eine Konferenz mit dem Titel »Es reicht, unblock Kuba« geben. Ein Höhepunkt wird ein Podiumsgespräch sein, unter anderem mit Enrique Ubieta Gómez, Direktor der Zeitschrift Revolución y Cultura des kubanischen Kulturministeriums, Fanny Micaela Raisin, Mitgründerin der Organisation Jüdische Stimme für gerechten Frieden in Nahost, sowie der Journalistin Liz Oliva Fernandez von Belly of the Beast über die Verteidigung des Selbstbestimmungsrechts der Völker, die eine gerechte Welt und Sozialismus wollen. Künstlerisch begleiten wird das Programm der chilenische Liedermacher Nicolás Miquel. Das hier ist der jetzt natürlich nicht. Ihr werdet die Stimme sofort erkennen. Dein Bild in den Spätnachrichten, wimmernder sterbender Soldat. Eine Zahl in Kriegsberichten, ein Heidchen im Kriegsapparat. Für einen Schachzug zerschossen und für ein Planquadrat im Sand. Für einen Wahn hast du dein Blut vergossen und immer für irgendein gottverdammtes Vaterland. Wann ist Frieden, endlich Frieden? Wann ist Frieden, endlich Frieden? Und all das Elend vorbei. Wann ist Frieden, endlich Frieden? Wann ist Frieden, endlich Frieden? Und das Ende der Barbarei. Vielleicht 6 oder 7 Jahre von Granatsplittern verletzt, nur ein Kind auf einer Bahre, ein leises Weinen nur zuletzt. So sieht es aus, das Bild des Sieges, und alle wissen es nur zu gut. Und den Preis zahlen die Kinder des Krieges, von Belfast bis Soweto, von Sarajevo bis Beirut. Wann ist Frieden, endlich Frieden? Wann ist Frieden, endlich Frieden? Und all das Elend vorbei. Wann ist Frieden, endlich Frieden? Wann ist Frieden, endlich Frieden? Und das Ende der Barbarei. Ruhmsüchtiger Kriegsminister, ehrgeiziger Kaisergeneral, und all eure Mordgeschwister, ihr Handlanger im Arsenal. Habt ihr niemals diese Vision und ihr da im Rüstungskonzern? Sie sterben durch eure Kanonen und es klebt Blut an euren sauberen Händen, ihr sogenannten ehrenwerten Herr. Wann ist Frieden, endlich Frieden? Wann ist Frieden, endlich Frieden? Und all das Seelen vorbei. Wann ist Frieden, endlich Frieden? Wann ist Frieden, endlich Frieden? Und das Ende der Barbarei. Wann ist Frieden? ist Frieden, endlich Frieden. Dann ist Frieden, endlich Frieden und all das Elend vorbei. Dann ist Frieden, endlich Frieden. Dann ist Frieden, endlich Frieden und das Ende der Barbarei. Deutliche Worte von Reinhard May von seinem Album, dem 1994er Album Immer weiter. Aktuell wie nie zuvor. Reinhard May, Frieden. Mittlerweile übrigens in vielen Rundfunksendern in Deutschland geächtet, das heißt von der Liste genommen. Er wird nicht gespielt. Jo. We are fighting a war against Russia and not against each other. Natürlich ist Stalingrad militärstrategisch gesehen sehr, sehr wichtig. Würde man diese Stadt einnehmen, würde Hitlers Traum vom Sieg im Osten tatsächlich ziemlich bald in Erfüllung gehen. Als im August 1942 der deutsche Angriff beginnt, leben 600.000 Menschen in der Stadt. Am 23. August begann der Weltuntergang. Die von den Flugzeugen abgeworfenen Bomben heulten und zerstörten alles ohne Ausnahme. Alle verloren den Verstand und versuchten, sich irgendwo in Löchern zu verstecken. Es ist eine Höhle, in der man brennt, wie im Neuen Testament. 42.000 Menschen sind diesen Bombardements zu Opfer gefallen. Und 40.000 kann man nicht identifizieren. Das heißt, die waren so unkenntlich verunstaltet durch das Inferno, durch die Hitze, durch die brennenden Öltanks. Die 14-jährige Vera Scholobova erinnert sich an die Bombardierung. In unserer Familie waren wir 22 Personen. Nur 7 blieben übrig. Wir kämpfen einen Krieg gegen Russland. Und der Tod traf sie nicht nur im Bett. Das waren schreckliche Tode. Die 7-jährige Milutschka verblutete und starb in den Armen ihrer verwundeten Mutter. Wir kämpfen einen Krieg gegen Russland. Meine kleine Freundin Tanja verbrannte im Haus zusammen mit ihrem Brüderchen und der Großmutter. Und ihre Mutter verlor den Verstand ob dieser Erschütterungen. Erklärtes Ziel der Wehrmacht ist es, die Rüstungsindustrie in Stalingrad zu zerstören. Doch die ganze Stadt wird getroffen, wie Luftbilder zeigen. Wir kämpfen einen Krieg gegen Russland. Natürlich hat man auch die Stadt zerstören wollen, weil das ja in der Weisung von Hitler zum Fall Blau vorgesehen war. Also dass er gesagt hat, mit Luftwaffe und Artillerie sollte man diese Stadt ausschalten bzw. zerstören. Den Tod vieler Zivilisten hat man in Kauf genommen. Oder vielleicht sogar beabsichtigt. Das wissen wir nicht, ob es beabsichtigt ist, aber man hat es auf jeden Fall in Kauf genommen. Seit dem 13. September 1942 stoßen deutsche Truppen mit Panzern in das Stadtinnere vor. Die 24. Panzerdivision erreicht als erster Verband den Stadtrand und stößt auf heftigen Widerstand. Einer der Offiziere ist der 22-jährige Hans-Joachim Martius. Regelmäßig schreibt er seiner Mutter Bertha in Göttingen. Hier ist's nicht sehr schön. Es wird langsam etwas happig. Bei meinem Bruder ist heute der 4. Zugführer gefallen. Von den Korporälen ist keiner mehr da. Ich glaube, man müsste wie die Masse den Verstand abschalten. Aber ich kann's nicht. Wir kämpfen einen Krieg gegen Russland. We are fighting a war against Russia and not against each other. Thank you. euren eigenen Vorteil zum Einsatz bringen. Die Angstgehaut ist so weltweit und hat ganz spitz. Die Grenadiere stürmen in den Feuerschutz der schweren Waffen. Und sie zu unterstützen. Unterstützen auch mit Waffen, auch mit schweren Waffen, damit sie ihr Recht auf Verteidigung wahrnehmen können. Sturmgeschütze, Panzer und Grenadiere in Bereitstellung. We are fighting a war against Russia. Come on, you guys! We gotta go bring them back! Let's go get them! Let's do it! Stand down, mother! That's a direct order! Ich muss monatlich mein Geld zählen! Ich bin kaputt! Ich bin jedes Mal am Dispo-Limit! Ich bin kaputt! Lebe quasi nur von E-Boots! Ich bin kaputt! Egal wie kaputt du bist! Deutschland ist kaputter! Jeden Tag knackt mein Rücken! Ich bin kaputt! Der Brief wechselt die Farbe! Ich bin am Arsch! Ich pass in keinen Beruf! Ich bin kaputt! Egal wie kaputt du bist! Deutschland ist kaputter! Deutschland, du mieses Stück Deutschland! Deutschland, du mieses Stück Deutschland! Alles Scheiße, Album 4 macht dich kaputt! Doch egal wie kaputt du bist, Deutschland ist kaputter! Alle reden über Arbeit, das macht kaputt, sag grad der AfD! Das mach ich kaputt, mich kotzt die Scheiße nur noch an! Das macht mich kaputt, egal wie kaputt du bist! Deutschland ist kaputter, kann die Miete kaum noch zahlen! Ich bin kaputt, geh trotzdem jeden Abend weg! Ich bin kaputt, mein Zimmer ist ein Haufen Müll. Ich bin kaputt, doch egal wie kaputt du bist, Deutschland ist kaputter. Deutschland, du mieses Stück Deutschland. Deutschland, du mieses Stück Deutschland. Alles Scheiße, Album 4 macht dich kaputt. Doch egal wie kaputt du bist, Deutschland ist kaputter. Deutschland, du mieses Stück Deutschland. Deutschland, du mieses Stück Deutschland. Mach dich kaputt, doch egal wie kaputt du bist, Deutschland ist kaputt, ja! Eine Klasse für sich. Ein Essay von Susanne Wittstahl. Das Epstein-Netzwerk als Symptom rücksichtsloser Machtausübung und des Zerfalls der westlichen Werteordnung. Erstes Kapitel. Die Freigabe von Epstein-Akten hat weltweit eine Welle des Entsetzens und der Empörung ausgelöst. Der Name des mehr als eine halbe Milliarde schweren Investmentbankers, dessen Machenschaften dadurch zum Teil enthüllt wurden, ist zum Platzhalter für alles nur erdenklich Verabscheuungswürdige geworden, über den sexuellen Missbrauch von Minderjährigen hinaus. Er steht für Megalomanie, Willkür und Zynismus, unstillbare Gier nach Ausschweifung und Perversion, schier unbegrenzte kriminelle Energie von mehr oder weniger prominenten, aber mächtigen Happy Few. Von kaum jemandem in der jüngeren Geschichte wurde Maxim Gorkis Metapher vom Kapitalisten als Greis, der die Welt vergewaltigt, so sinnlich erfahrbar gemacht wie von Jeffrey Epstein und seinem Netzwerk notgeiler alter Geldsäcke. Das Epstein- oder Epstein-Netzwerk umspannt das Who's Who der gesellschaftlichen Elite und nährt den Verdacht, dass für Privilegierte andere Regeln gelten, so ein Kommentar in der Stuttgarter Zeitung unter dem Titel »Moralische Bankrotterklärung«. Nicht nur an Marx geschulte Ideologiekritiker dürften sofort erkennen, dass dieser Befund herzergreifend naiv ist. Denn was damit als nicht ganz ausschließende Möglichkeit dargestellt wird, ist seit jeher eine unumstößliche Tatsache. Diese einzugestehen stellt diejenigen, die die Meinung der Herrschenden als Mainstream inszenieren und verwalten, vor ein Dilemma. Einerseits nötigen sie durch rund 3,5 Millionen Seiten, in denen allein der Name Donald Trump 38.000 Mal auftaucht, 2.000 Videos und 180.000 Fotos bloßgestellten Eliten, darunter Bill Clinton, Bill Gates, hochrangige Diplomaten, Wirtschaftsgrößen etc., sowie die von ihnen begangenen oder zumindest gedeckten Scheußlichkeiten zur Öffentlichkeit wirksamen Ächtung, allein zur Ehrenrettung der bürgerlichen Gesellschaft. Andererseits muss der seit der Zeitenwende 1989-90 alle Verhältnisse überwölbende Schein gewahrt bleiben, dass die Klassengesellschaft und damit eine herrschende Klasse, deren Reichtum auf räuberischer Aneignung gesellschaftlicher Arbeit basiert und die nahezu alles kontrolliert, gar nicht existiert und wir, vom BlackRock-Manager bis zum Paketzusteller, alle Mittelschicht sind, wie Gerhard Schröder und Tony Blair Ende der 1990er Jahre verkündet hatten. So wurde die Epstein-Klasse als Betriebsunfall unserer wertebasierten Gesellschaftsordnung entdeckt. Der Begriff stammt von dem demokratischen US-Kongressabgeordneten Roe Kenner, der erheblich dazu beigetragen hat, dass die Epstein-Files veröffentlicht wurden. Das Medienestablishment eignete sich seine Schöpfung begeistert an. Eine Schicht, die global agiert, dauernd unterwegs ist, weltweite Kontakte als potenzielle Geschäfte handelt, definierte der Tagesspiegel ihn aus. Diese Klasse ist nicht durch Werte und Lebenseinstellungen verbunden, sondern durch Reichtum, grenzüberschreitende Mobilität und offenbar eine hohe Skrupellosigkeit. Abgesehen davon, dass Epsteins Netzwerk keineswegs weltumspannend war, es reicht von den USA über Großbritannien und Frankreich bis nach Norwegen. Statt zu realisieren, dass diese Charakterisierung letztlich nur Eigenschaften der herrschenden Klasse und ihrer Eliten aufzählt, wenngleich unzureichend, unter anderem, weil sie sich vorwiegend auf deren Erscheinungsform beschränkt und ihre ökonomische Stellung im Produktionsprozess ausblendet, orakeln Experten, wie so ein System bloß entstehen konnte. In der ZDF-Talkshow Maybrit Illner wurde es unter anderem als Männersache in einer männlich dominierten Welt verhandelt. Talkmasterin Illner betrachtet die Epstein-Klasse als neofeudale Kaste, die der Auffassung sei, dass Reichtum nicht mehr erarbeitet, sondern vererbt wird, als sei dieser jemals von den Kapitalisten und nicht von den Arbeitern erarbeitet worden. Folglich wurde in der Runde neben der juristischen Aufarbeitung der Vergehen dieser neuen, besonderen Klasse, wie aus den MeToo-Debatten gewohnt, das Empowerment der Frauen und schließlich die Ausbildung von Haltung bei den Menschen, die eigene Werte und Grundvorstellungen haben würden, als Abhilfe empfohlen. Zweites Kapitel. Als nächstes äußert sich Frau Susanne Wittstahl zum Sonderfall Noam Chomsky, dem linken Denker, Intellektuellen und Aktivisten und Regimekritiker der USA. Sie führt aus, und so wird in langen Zeitungsartikeln Gericht über Angehörige der Epstein-Klasse gehalten und Werte- und Normenseminare veranstaltet. Das betrifft vor allem die Causa Noam Chomsky, ein Sonderfall dieser besonderen Klasse. Der weltweit renommierte Linguist war bisher auch eine Ikone der internationalen Linken, wurde nun aber durch die Files als guter Freund Epsteins, der geldwerte Gefälligkeiten annahm und wegschaute, sogar als Täterschützer geoutet. Mit den Delikten sexuellen Missbrauchs steht er allerdings mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit nicht in Verbindung. Chomsky genoss seit dem Vietnamkrieg wegen seiner zum Teil sehr scharfen Kritik am US-amerikanischen und westlichen Imperialismus sowie an der israelischen Besatzungspolitik ein hohes Ansehen als integrer Intellektueller. Und so häuften sich auch in den sozialen Medien Erklärungs- und Entlastungsversuche von in ihrem Glauben an ihn erschütterten Anhängern. Dass keine nennenswerten Hinweise gibt, dass Chomsky sich seine politischen Positionen von Epstein abkaufen ließ, also aktiv Verrat begangen hat, ist zumindest die Forderung einer Trennung von Person und ihrem Lebenswerk bei der Beurteilung plausibel. Was auch immer man von Chomskys Beziehung zu Epstein halten mag, ich glaube nicht, dass sie seine monumentalen Beiträge zu unserem Verständnis von Macht, Propaganda, Imperialismus und Unternehmenskapitalismus überschatten sollte, schreibt etwa Tim Yerstedt, Direktor der Dokumentationsplattform Films for Action, in einer umfangreichen Analyse unter dem Titel Chomsky und Epstein – What the Evidence Shows. Ob jedoch katastrophales Urteilsversagen und ethisch blinde Flecken, die der Autor Chomsky bescheinigt, ausreichende Erklärungen sind für dessen Verhalten, ist mehr als fraglich. Wie Chomsky bis zu seinem Schlaganfall 2023, der ihn zum Rückzug aus den öffentlichen Debatten zwang, auf vielen Feldern als intellektueller Kritik an den falschen Machtverhältnissen übte, so konnte er wie alle Angehörigen der Wissenschafts- und Bildungseliten nur den begrenzten Horizont eines Champagnerlinken entwickeln. Dieses Haus, dessen Keller ein Schlachthof und dessen Dach eine Kathedrale ist, gewährt in der Tat aus den Fenstern der oberen Stockwerke eine schöne Aussicht auf den gestirnten Himmel, verdeutlichte Max Horkheimer in seinem Aphorismus Wolkenkratzer, warum ab einer bestimmten Höhe im monokapitalistischen Gesellschaftsbau von ihm produziertes Leid, Not und Elend meist nur als diffus bedrückende Vorstellungen und nicht als konkrete Erfahrungen existieren und somit auch kein umstürzlerischer Hass auf die Profiteure und ihre Propagandisten. Ein in den Epstein-Akten enthaltenes Foto von Chomsky beim offensichtlich heiteren und entspannten Plausch mit Trumps ehemaligem Mager-Chefstrategen und ultrarechten Demagogen Steve Bannon zeigt, visualisiert die Etikette eines Wolkenkratzers, der stetig weiter in den Himmel wächst und gegenwärtig zur Festung ausgebaut wird. Die Bewohner der höheren Etagen stehen zwar auf dem Markt in Konkurrenz und im öffentlichen Meinungsstreit in Gegnerschaft zueinander, privat pflegen sie jedoch einen vorwiegend nonchalanten Umgang, vor allem im Überbau, in dem der Kitt produziert wird, der alles zusammenhält, auch von linken Intellektuellen, die ihre moralische Integrität in die Waagschale zu werfen haben. Klassenzugehörigkeit verpflichtet, da bleibt nicht viel Raum, um aus der Reihe zu tanzen. Wo alle im Luxus und Überfluss leben und lukrative Kontakte vermittelt werden, ist nahezu jeder korrumpierbar. Daher werfen sich die Gentlemen einander nichts vor. Sie bilden lieber Genießen- und Schweigenkartelle. Der Fall Chomsky lege offen, bemerkt der Sprachwissenschaftler Richard Pinner, wie elitäre Netzwerke dissidente Figuren gleichsam neutralisieren, wie soziale Nähe trotz öffentlicher Skandale fortbesteht und wie Schweigen als strukturelles Merkmal und nicht als persönliches Versagen funktioniert. Für Pinner ein Merkmal eines durchaus intakten Systems, eines, in dem intellektuelles Prestige, finanzielles Kapital und sozialer Zugang eine sich gegenseitig verstärkende Struktur bilden. Drittes Kapitel. Dekadent wie Caligula. Die High Society schert sich wenig um moralische Regeln und neigt überdurchschnittlich zu Empathielosigkeit und asozialem Verhalten. Das ist durch wissenschaftliche Studien belegt. Ob Hubschrauberjagden auf Wildtiere in Afrika, bei denen auch das Leben der mit Kleingeld angeheuerten einheimischen Helfern am Boden nichts zählt, zu veranstalten oder blutigen Ultimate Fighting Galas, modernen Gladiatorenkämpfen in der ersten Reihe beizuwohnen, atemberaubende Verschwendung von nicht regenerierbaren Naturressourcen, die Liste widerwärtiger Vergnügungen, denen Reiche und Privilegierte nachgehen, nicht wenige davon Straftaten, die meist ungeahndet bleiben, ließe sich unendlich fortsetzen. Wenn Mordlust, Gewaltrausch und dem Bedürfnis nach dionysischen Exzessen freien Lauf gelassen oder die Option, damit viel Geld zu verdienen, gezogen wird, dann gibt es kaum rote Linien. Freiheit bedeutet für einen erschreckend großen Teil der herrschenden Klasse und deren Eliten, sich alles herausnehmen zu können. Erlaubt ist, was gefällt. Die Vergewaltigung von Minderjährigen gehört zu den wenigen Grenzüberschreitungen, die die westliche Gesellschaft nicht einmal ihnen durchgehen lässt. Dass Epsteins Genießen- und Schweigenkartell dennoch mehr als ein Jahrzehnt funktionierte, indiziert, dass die herrschende Klasse sich formiert hat und ihre Aktionsfelder und Lebenswelt hermetischer abgeschirmt sind. Die Kohäsion in den Elitezirkeln nimmt in Phasen der Radikalisierung des Klassenkampfes von oben, fortschreitender Militarisierung und Entdemokratisierung der Gesellschaft zu. Seit der globalen Finanzkrise 2007-2008 und seit das Gespenst der multipolaren Welt umgeht, sind Figuren wie Jeffrey Epstein, die stabile Connections zwischen Spitzen aus Wirtschaft, Wissenschaft, Politik, Medien und dem Celebrity-Glamour-Kosmos herstellen, von besonderem Nutzen, perspektivisch sogar Garant ökonomischen und sozialen Überlebens in oberen Stockwerken des Wolkenkratzers. Des Wolkenkratzers natürlich als Metapher aus dem vorherigen Kapitel. Epstein und seine Komplizen trieben ihr Unwesen im Hintergrund des unaufhaltsamen Aufstiegs eines Oligarchen mit ausgeprägter Racket-Natur zum politischen Führer des Welthegemons. Während die Deindustrialisierung gnadenlos durchgesetzt, der Rust Belt endgültig in eine Geisterregion verwandelt und Millionen von Amerikanern in die Armut gestürzt wurden. Noch bevor Donald Trump agieren konnte, wie Nero und im Stadium des Niedergangs des US-Imperiums, das goldene Zeitalter predigte, das er durch radikalen Bruch der gesamten internationalen Rechtsordnung und Weltbrandstiftung herzustellen trachtet, frönten sie bereits der Dekadenz eines Caligula. Was als Epstein-Sonderklasse erscheint, ist nichts anderes als unter den Vorzeichen großer Kriege und anderer Katastrophen rapide wachsender und aus verschiedenen Interessensgruppen entstammender Abhub der Kapitalistenklasse für sich und deren Eliten, der im Bewusstsein erweiterter Möglichkeiten des Machtmissbrauchs, der Ausdehnung rechtsfreier Räume und nahezu garantierter Straffreiheit tut, was er kann. Viertes Kapitel: Verschwörungstheorie und Verschwörungspraxis. Einige Liberale bemühen sich mit dem Hinweis auf eine funktionierende Justiz, die Epstein 2019 verhaften ließ, sowie auf den mutmaßlich angesichts seiner ausweglosen Lage gewählten Freitod als gerechte Strafe, um Schadensbegrenzung. Das ist zum einen vergeblich wegen der Schwärzungen von Namen in den bisher veröffentlichten Akten, der verweigerten Offenlegung von noch einmal mindestens derselben Menge und anderer negativer Umstände, die die überwältigende Mehrheit der Mittäter vor Strafverfolgung schützen. Zum anderen aber auch, weil das rechte Lager dank der Geburt der Epstein-Klasse massenwirksam die Ursachen und Schuldverantwortung für die sich auftuenden Miseren von der herrschenden Klasse und deren Strukturen, die es sponsern, auf eine von ihm selbst selektierte und abgesonderte Schurkengruppe umzulenken versucht. Globalisten, früher als raffendes Kapital geschmäht, das mit der jüdisch-internationalen Hochfinanz identifiziert und dem ein produktives, schaffendes Kapital gegenübergestellt wurde. In seltenen Fällen wird der Globalistenbegriff auch von Kommunisten verwendet für die Akteure der imperialistischen Globalisierung im Interesse des transnationalen Monopolkapitals und ohne antisemitische Konnotation. Diese werden als eine eingeschworene homogene Machtelite imaginiert, die weltweit zwecks Great Reset an einem Strang ziehen. QAnon und andere Sekten lassen dieses Narrativ in Wahnfantasien von satanischem Kannibalismus und Blutorgien gipfeln. Nicht zuletzt ein Ausdruck der Nekrophilie, die seit der Verkündung des Endes der Geschichte und Auslöschung des Gedankens an die Herstellung menschlicher Verhältnisse grassiert. Rechte Influencer haben noch andere Übeltäter als Epstein-Klasse entlarvt. Diese rekrutiere sich aus Linken, zum Beispiel US-amerikanischen Demokraten, weiß etwa der Chefredakteur des Schweizer Magazins Nebelspalter, Markus Somm. Die Behauptung, neoliberale Eliten mit riesigen Vermögen gehörten dazu, sei eine der Verschwörungstheorien, die die Linke seit Karl Marx dauernd präsentiert. In Deutschland machen indes staatlich finanzierte Extremisten und Antisemitenjäger keine halben Sachen und versuchen, neben rechten Erzählungen über die Epstein-Klasse, auch linke Kritik an kapitalistischer Herrschaftsausübung abzuräumen und als Verschwörungsmythen abzustempeln. Das geschieht, wenn Epsteins Verbindungen zu israelischen Regierungs- und Geheimdienstkreisen erwähnt werden, vor allem aber, sobald die Klassenfrage aufgeworfen wird. Sexualisierte Gewalt ist kein exklusives Verbrechen reicher Eliten, sondern allgegenwärtig, relativiert etwa die Amadeo-Antonio-Stiftung und warnt vor Personalisierung des Problems und vor Feindbildern. Sie räumt zwar eine unfassbare Machtballung ein, findet aber das klassische Motiv vom jüdischen Strippenzieher allein in der Feststellung, Epstein habe Steve Bannon bei der Förderung des Aufstiegs rechter Parteien in Europa geholfen. Belegt ist allerdings, dass er dafür seine Kontakte spielen ließ. Ähnlich die linksliberale Aktivistin Veronika Kracher. Was bei Epstein Island geschehen sei, nämlich systematisch sexuelle Gewalt auszuüben, ist mitnichten eine Sache reicher Eliten. Männer könnten in der Epstein-Debatte nun auf die da oben externalisieren. Andere Stimmen erinnern daran, dass viele einfache Leute wie Arbeiter auch nichts besser seien als die Epstein-Klasse. Zumindest einige solcher bürgerlichen Anschauungen reduzieren den Fall auf Sexualstraftaten und verschleiern, dass Epstein letztlich die kapitalistische Logik der Ausbeutung und Verdinglichung des Menschen auf bittere Weise ausgereizt hat. Durch Handel mit von Personen einer vulnerablen Gruppe abgepresstem Sex bei dem die Ware, deren exklusive Lieferung via Lolita Express Privatflieger und deren Konsum in standesgemäßem Ambiente und geschützter Umgebung auf der Island of Sin erfolgte, mit Zugang zu Machtzirkeln und Einfluss statt mit Geld bezahlt wurde. Ausschließlich Angehörige der herrschenden Klasse und deren Eliten verfügen über die nötigen Produktionsmittel für solche Profitmacherei. Lesarten der Causa Epstein, die die Täter vorwiegend als Rädchen der patriarchalischen Strukturen verstanden wissen wollen, in die alle Männer mehr oder weniger verstrickt sind, und Kritiker mit dem Vorwurf einer angeblich falschen Personalisierung sowie des strukturellen Antisemitismus konfrontieren, unterschlagen den Zusammenhang zwischen Struktur und Handlung im Kapitalismus und damit dessen Klassencharakter. Sie nivellieren den Unterschied zwischen oben und unten, der einer ums Ganze ist. Die ausbeutende Klasse ist zwar auch dem System unterworfen, in einem viel geringeren Maße als die ausgebeutete Klasse, gleichzeitig herrscht sie aber auch durch dieses hindurch. Karl Marx beschrieb den Kapitalisten unter anderem als personifiziertes, mit Willen und Bewusstsein begabtes Kapital. Wer das ignoriert, exkulpiert faktisch kapitalistische Ausbeutung und verstellt den Blick auf die Tatsache, dass diese durch Klassenkampf als Triebkraft geschichtlicher Entwicklung abgeschafft werden kann. Nun sind progressive Kräfte gehalten, das Aufploppen der Epstein-Klasse auf dem Radar der Massen in den westlichen Gesellschaften als seltene Chance zu begreifen. Allein dadurch, dass Epstein und seine Clique den Beweis erbracht haben, dass Verschwörungspraxis ein wesentliches Mittel der Machtausübung und Einflussnahme der herrschenden Klasse und deren Eliten ist, selbst die New York Times und Teile des Medienestablishments hierzulande, wie das Redaktionsnetzwerk Deutschland, haben das mittlerweile eingeräumt, können gewöhnlich tief verborgene Struktur- und Handlungsmechanismen der kapitalistischen Ordnung freigelegt werden. Zudem bedarf es einer Analyse der Epstein-Verschwörung als Symptom des westlichen Imperialismus im Zerstörungsfieber. Sonst können breite Bevölkerungsschichten nicht zu der unverzichtbaren Einsicht vordringen, die der vietnamesische Autor Sonny Tang auf den Punkt gebracht hat. Zitat: Epstein war nicht die Fäulnis, er war der Gestank. Die Fäulnis einer herrschenden Klasse, die die Welt wie ein Buffet behandelt, Kinder wie Beilagen und Konsequenzen wie optionale Extras. Man kann den Gestank beseitigen, die Fäulnis bleibt. Feuer, Feuer, ein Inferno. Es brennt alles. Wir können es nicht stoppen. Um Gottes Willen hilft uns jemand. Hören Sie diesen Schrei. Es ist der hoffnungslose Schrei unschuldiger Seelen, die dem Tod ins Auge blicken. Dazu kann ich nur sagen, dass diese Beschuldigungen erlogen sind. Dazu kann ich nur sagen, dass diese Beschuldigungen erlogen sind. Dies alles rührt mich so wenig, wie es den Stein rührt in der Mauer. Dazu kann ich nur sagen, dass diese Beschuldigungen erlogen sind. 2000 Menschen in einer Kammer, 16 Büchsen, das Kilo zu 5 Mark macht 40 Mark. Es mag sein, dass ich den einen oder anderen Befehl einmal abzeichnen musste. Dazu kann ich nur sagen, dass diese Beschuldigungen erlogen sind. Haben Sie eine Erklärung dafür, warum die Menschen dies alles mit sich geschehen ließen? Haben Sie eine Erklärung dafür, warum die Menschen dies alles mit sich geschehen ließen? Vor welchem Gerichtshof hätte ich Klage erheben können? Haben Sie eine Erklärung dafür, warum die Menschen dies alles mit sich geschehen ließen? Jeder Einzelne wusste, worum es ging. Sollten wir uns mit anderen Dingen befassen als mit Vorwürfen, die längst als verjährt angesehen werden müssen? Uns wurde das Denken abgenommen, das taten ja andere für uns. Manches sollte, manches nicht. Wir sehen doch, sind wir blind? Wir werfen Schatten ohne Licht. Nach uns wird es vorhergeben, aus der Jugend wird schon Not. Wir sterben weiter, bis wir leben, sterben lebend in den Tod. Dem Ende treiben wir entgegen, keine Rast, nur vorwärts streben. Am Ufer winkt Unendlichkeit, gefangen so im Fluss der Zeit. Bitte bleib stehen. Duldet keinen Aufenthalt, erschaffen und sogleich zerstören. Ich liege hier in deinen Armen, ach, könnte es doch für immer sein. Doch die Zeit kennt kein Erbarmen, schon ist der Moment vorbei. Ich bin noch nicht bereit. Zeit, bitte bleib stehen, bleib stehen. Zeit, das soll immer so weitergehen. Zeit, es ist so schön, so schön. Moment. Und jetzt eine Prise Lyrik, hineingestreut in den großen Contrabanda-Niemandsland-Eintopf von Claudia Callas. Eine Prise Lyrik im April 2026. Thomas Kling, Goya, Lachsscheiben, Notlachs, aus Morsch. Auf meinem Lyrikregal steht seit vielen Jahren der Band Morsch von Thomas Kling, lange nicht in die Hand genommen. Ich erinnere mich, dass der prämierte Dichter und Performance-Künstler in den 80er und 90er Jahren des 20. Jahrhunderts zu Ruhm kam, obwohl seine poetischen Wortexplorationen sperrig sind und eher den Sprachsinn des Kopfes als den des Gefühls herausfordern. Andererseits stehen dem hartnäckigen und gern provozierenden Wortarbeiter renommierte Paten und Patinnen zur Seite, etwa Ernst Jandl, Friederike Mayröcker und Hans-Karl Artmann, um nur die ihm nahestehenden Wiener Autoren zu nennen. Für Klings Sprachneugier gab es weder historische noch stilistische Grenzen. Er wurde fündig bei Catull, im Mittelalter und im Barock, in der Hochsprache, im Dialekt, dem Niederrheinischen und in der Umgangssprache. Sein Notizbuch nannte er Sprachspeicher. Von einem Aufenthalt in Wien abgesehen, war sein Lebensraum der Niederrhein. 1957 in Bingen am Rhein geboren, besuchte er in Düsseldorf das humanistische Gymnasium, lebte eine Zeit lang in Köln und zog schließlich 1994 mit der Künstlerin Ute Langanki auf das Gelände der ehemaligen NATO-Raketenstation Hombruch bei Neuss, wo die Hallen und Hangars zu Künstlerwohnungen umgestaltet wurden. Die wiederhergestellte Auenlandschaft ist Teil des Museumsgeländes Insel Hombruch. Ab 1983 trat Kling als Performancer seiner Lyrik auf. Zwischen 1977 und 2005 erschienen, neben anderen Arbeiten, nicht weniger als 15 Gedichtbände mit oft ironisch auf die Lyrik bezogenen Titeln, darunter Erprobung herzstärkender Mittel, Geschmacksverstärker, Verkehrsfunk, Nacht, Sicht, Gerät, Fernhandel, Botenstoffe, Sondagen und Auswertung der Flugdaten. . 2005 starb Thomas Kling mit nur 47 Jahren an Lungenkrebs. Die 2020 vom Schriftsteller Marcel Bayer bei Suhrkamp herausgegebenen Werke in 4 Bänden umfassen erstaunliche 2692 Seiten. Der Verlag handelt den bissigen Experimentator als Gegenwartsklassiker. Kling hätte das Wort bestimmt auseinandergenommen. Das Thomas-Kling-Archiv ist in den ehemaligen Arbeitsräumen des Lyrikers untergebracht und gehört zu den Archiven der Stiftung Insel Hombruch. Anfänglich hatte ich Bedenken, ob man Klings Gedichte vorlesen kann. Aber ja, er selbst hat es meisterlich bewiesen. Die eigentümliche Verkürzung von Endsilben und ihre nicht wörterbuchgemäße Lautumschrift geben gerade wieder, wie die Verse gesprochen zu klingen haben. Leser und Hörer sollen das Sprachsurfen erlernen. Der Gedichtband Morsch vereint mehrere Zyklen von Gedichtreihen zu jeweils einem Motiv. Mit dem Wort Morsch verbinden wir das Brüchige, Zerfallende. Aber der Klappentext erinnert daran, dass auch das beim Bau unentbehrliche Bindemittel Mörtel etymologisch verwandt ist. So führt uns der Titel ein in die schillernde Sezier- und Bindetechnik von Thomas Kling. Die Gedichte in Morsch inspirieren sich an Kunstwerken, an Naturräumen, an menschlich-technisch intervenierter Natur, dringen in Schmerzräume vor. Nichts ist harmlos. Die Gedichte entnehmen den Ansichten und Wörtern, was sie verbergen. So beginnt das erste Gedicht des Zyklus Lachsscheiben, Hängung mit dem Vers Sichtfleisch, gestoppte Speisefolge. Er vermittelt den Schock, den der Betrachter vor Francisco de Goyas Stillleben mit 3 Lachsscheiben, Ruedas de Salmón, empfindet. Das 45 x 62 cm große Ölbild von 1808 bis 12 zeigt in Großaufnahme drei von silbriger Haut umgebene rohe Lachsscheiben auf hellem Tisch vor schwarzem Grund. Fleisch zur Ansicht, nicht zum Essen. Von der brutalen zur Schaustellung schwenkt das Gedicht Goya Lachsscheiben Notlachs zum Betrachter, der entfremdet von physischem Hunger das Fischfleisch mit Sammleraugen betrachtet. Den Skandal der Fleischschau, die Scheinhaftigkeit der Kunst, die vielleicht den Speichelfluss fördert, ihn aber zum Blickspeichel umlenkt, dazu den entfleischlichten Sammlerwert des Gemäldes, all das präsentiert das kurze Gedicht als gewitzte Wortinstallation. Und nun das Gedicht. Thomas Kling. Goya, Lachsscheiben. Notlachs. 1.0. Sichtfleisch. Gestoppte Speisefolge. Ich bin das Zerrbild, glänzend, des Hungerns. Das Saugen, der Sog. Das Sog, Fette, die Haut, die schließt. Und stellt das Glänzen ein, das Natürliche in Glänzen Sammleraugen. Die Großaufnahme, drei Scheiben, drei Schnitte, Blickspeichelinstallation, drei dicke Scheiben. Liegen sie auf einem Teller, liegen sie dem grauen, dem weißgemeinten Tischtuch auf, drei Scheiben in Greifnähe. Das sammeln die Augen. Vielen Dank, Claudia, für diese Prise Lyrik. Hello to everybody out there. You're listening to Niemann's Land. 91.4 FM Contrabanda, Barcelona. A free voice in a world of little freedom. Lanza impuestos como fichas desde un trono de televisión. Nunca pisa la tierra que quema, nunca paga su destrucción. Manda bombas por berrinche y le llaman decisión. No es carácter, es violencia, no es poder, es corrupción. Cuando manda el capricho ajeno, tiembla el pueblo pero alza la voz. Deciden el interés nacional sobre tierras que no son suyas. Boca llena de riqueza, manos blancas, balas sucias. El muerto siempre es el pobre, el botín no cambia de dueño. 20 años de invasiones, repiten el mismo cuento. Prometieron libertad, llegaron con ocupación. Se llevaron el futuro y dejaron desolación. Cuando un pendejo con dinero juega a ser Dios con un botón. No hay guerra que sea juego, no hay misil que dé razón. Solo madres enterrando lo que el rico no lloró. Por Venezuela alzó el grito, no la uses de distracción. que decida su camino, sin bloqueo ni invasión, que no repitan el cuento de salvar con ocupación. Ya sabemos cómo acaba con pobreza y represión. Que se escuche desde el cerro, desde el barrio y el solar. Los pueblos no son juguetes de quien no sabe mandar. La riqueza firma órdenes desde arriba y en lo alto, pero el hambre ejecuta en la casa y en el rancho. Se reparten los mapas como herencia del patrón, y el mundo paga el berrinche del mimado con cañón. Detengan al niño rico, no con balas, con prisión. La arrogancia se detiene cuando el pueblo alza la voz. No más guerras por capricho, no más muerte por control. Que el poder baje del trono y responda por su horror. Que decida quién trabaja, quién resiste y quién nació. La autodeterminación no se compra con terror. El respeto al derecho ajeno es la paz, no imposición. Si el poder vende la vida, que retumbe el corazón. Die Katastrophen im heutigen Niemandsland einmal auf andere Weise dargeboten. Stimmen aus der Katastrophenwelt, ein Niemandsland-Soundfeature zu den gegenwärtig tobenden Kriegen. Und weil eben nichts vorwärts geht mit den Verhandlungen, wird dieser Krieg mit voller Wucht weitergehen, zumindest in absehbarer Zeit. Wird das alles noch weitergehen? Wird dieses Sterben in diesem Krieg weitergehen? Leider ist das so. Wir lassen uns nicht von Kriegsrhetorik beeinflussen. Wir lassen uns nicht erzählen, dass man Demokratie und Gleichberechtigung durch Bomben herbeiführen kann. Bundeskanzler Friedrich Merz hat sich diese Woche im Deutschen Bundestag hingestellt und bei seiner Regierungserklärung behauptet, Schuld an diesem Krieg sei allein der Iran. Das ist doch ein Schande, dass dieser Mann sich hinstellt und solche Lügen verbreitet. Freunde, wer sagt, das Völkerrecht, das zählt niemals, wenn es um meine eigenen Interessen geht, der landet in einer internationalen Vorhölle, in der nur noch das Recht der Stärkeren gilt. There's controversy surrounding the girls' school that was hit, and 175 girls were killed. That's what's been reported. There is an investigation underway to see what happened. Obviously, nothing happens perfectly in war. That's a tragic situation. Is that something in regards to the technology that maybe was wrong, or human error? It's historic, and I call this the President Trump's doctrine of preemption. We're going to be able to launch 30,000 drones to New York, let alone two planes. El presidente del Parlamento iraní, Mohammed Bagher Ghalibaf, declaraba este lunes que los funcionarios de su país no están participando en ninguna negociación con Estados Unidos, desmintiendo los informes ante el justificador iraní y fuerzas de brutal y ejemplar para los agresores y que luego respaldan firmemente a sus demonios y a su pueblo hasta que se logren. Dalam hitungan jam Tudal menghantam wilayah strategis Israel, dekat di Golan, dekat pusat nuklir, pertahanan ditembus, panik meningkat, dan dunia. The air defense has been remarkably strong after the sirens. The IDF, as I just shared, you can hear prior report, those sirens in the distance. Half of these missiles are the cluster munitions. This has been a way, really, as we hear some explosions against, even with Israel's phenomenal air defense, four layers of the Arrow 2 and 3, the David Sling. Was geschah wirklich über Tel Aviv? Und warum sprechen einige Beobachter bereits von einem Wendepunkt im Luftkrieg des Nahen Ostens? Innerhalb weniger Stunden verdichten sich Berichte über einen gezielten Angriff auf den Flughafen Ben Gurion. Was sich derzeit in Israel abspielt, wird als ein beispielloser Angriff beschrieben, der die gesamte Region in ein einziges Inferno verwandelt hat. Innerhalb von nur wenigen Minuten haben iranische Raketen mit einer Zerstörungskraft, die selbst die kühnsten Militärexperten sprachlos macht, das südliche Israel in ein rauchendes Trümmerfeld verwandelt. The clock is ticking on President Trump's 48-hour ultimatum he issued to Iran, warning last night that the U.S. will strike its power plants if the Strait of Hormuz is not reopened. Out of Iran these days are the cluster bombs. And the reason you get the cluster bombs is they're effective in terms of getting through the Israeli air defenses. And when I say cluster bombs, those are the air raid sirens. The Israeli population now is pretty disciplined about getting into the shelters for this period of time. في أخطر تصعيد في تاريخ المواجهة مع إسرائيل تهدد بتدمير مفاعل ديمون النووي داخل إسرائيل بعد حادثة استهداف اليوم. Ганс Конгороде Урмия после израильского авиаудара. Как сообщает Рейтер, Ацахал сравнял с землей жилые строения. В настоящее время на месте трагедии ведется поисково-спасательная операция. Сообщается о жертвах, в числе которых ребенок. Мировые цены на золото упали. Иранский кризис и блокада Армузского пролива уже сказались на рынках всего азиатского региона. Но это не спасает жителей островного государства. Топлива практически нет, 70% заправок закрыты, на оставшихся осталось. Председатель, я отзываю свое время. Иран не создает ядерного оружия. Прошлой весной в Конгрессе верховный лидер не давал разрешения на оружейную ядерную программу. Вызвали масштабные перебои с электричеством и даже панику. Images that you've seen there from the northwestern city of Tabriz. U.S. Israeli strikes have killed more than 1,400 people across the country. Ali Hashim reports from the capital Tehran. Die Trump-Administration führt gegen den Iran einen heiligen Krieg. Sie haben richtig gehört. Über 200 Soldaten haben sich über ihre Kommandeure beschwert, weil diese ihnen gesagt haben, dass der Krieg gegen den Iran Gottes Plan und Teil der Endzeitprophezeiung sei. Es ist bekannt, dass das Verteidigungsministerium, die Air Force und zahlreiche Militärbasen mittlerweile von fundamentalistischen Christen infiltriert sind. Sie wollen die Trennung zwischen Kirche und Staat aufheben und sehen Gewalt als probates Mittel zur Durchsetzung ihrer Ziele an. Nicht nur einige Abgeordnete, sondern auch Kriegsminister Pete Hegseth stehen dem christlichen Nationalismus nahe. Seine Tätowierungen werden von Experten als Code für den heiligen Krieg der christlichen Rechten gedeutet. Auch hat er ein Buch veröffentlicht mit dem Titel Amerikanischer Kreuzzug, das mit den Worten endet, wir sehen uns auf dem Schlachtfeld, weil es Gottes Willen ist. Im Kriegsministerium lässt er Gebetsveranstaltungen abhalten und seine jüngste Pressekonferenz beendete er mit einem Bibelvers und einem Gebet. Trump ist für viele seiner Anhänger der messianische Erlöser und er befeuert diesen Kult auch noch. All das ist brandgefährlich. Die fundamentalistischen Christen sehnen die Apokalypse herbei, weil sie gemäß der sogenannten Rapture nur Erlösung durch den Weltuntergang erfahren können. Erst danach können sie in den Himmel aufsteigen. Die USA haben sich stets als säkuläre Republik mit ziviler Kontrolle über das Militär verstanden. Und jetzt lassen sie zu, dass ein Teil ihrer Offiziere als Endzeitprediger auftritt. Wer ein angeblich göttliches Drehbuch verwirklichen will und sich nicht an Verfassung und Kriegsrecht hält, stellt eine große Gefahr dar. Denn für ihn ist der Krieg nicht das Schlimmste, sondern das erlösende Szenario, die Erfüllung von Gottes Plan, die alle Opfer und Schäden rechtfertigt. Und das ist der eigentliche Skandal. Nicht nur, dass Religion missbraucht wird, um Krieg zu rechtfertigen, sondern dass religiöse Extremisten potenziell den Finger am Abzug haben. Deshalb müssen wir diesen religiösen Einfluss auf die Politik offen benennen. Nicht um Glauben zu diffamieren, sondern um zu verhindern, dass aus einer apokalyptischen Fantasie ein sehr realer irdischer Albtraum wird. this picture from me. I can't use it anymore. Getting dark to dark to see. Feel like knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on. Mama put my guns in the ground. I can't shoot anymore. Long black cloud is coming down. I feel like knocking on heaven's door. Knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Niemandslandgeschichte. Es lebe der Tod. Die Tragödie des Spanischen Bürgerkrieges. 43. Teil. Der fallende Miliziano im weißen Hemd. Robert Capa und Gerda Tajo. No pasarán. Pasaremos. September 1936, die Front bei Córdoba. In den ersten Septembertagen 1936 waren Robert Capa und Gerda Tajo von Toledo aus über die lehmgelbe Ebene der Mancha in Richtung Süden unterwegs. Sie kamen an weißgegipsten Windmühlen vorbei, gegen die womöglich Don Quixote einst gekämpft hatte, und näherten sich den Bergen der Sierra Morena. Hin und wieder hielten sie an, um sich die Beine zu vertreten und ihre Wasserflaschen zu füllen, und Capa machte Bilder von Gerda in ihrem Arbeiteroverall, wie sie sich über einen Bergbach beugt und ihn kokett angrinst, oder wie sie wie ein müdes Kind am Wegrand kauert, den Kopf auf einen Grenzstein gelegt, auf dem die Buchstaben PC eingemeißelt waren, was Partido Comunal bedeutete, aber auch als Kürzel für Partido Comunista hätte stehen können. An den Nordhängen der Sierra, im Dorf Almaden, legten sie eine Pause ein, um in einer Quecksilbermine zu fotografieren, die früher der Bankiersfamilie Rothschild gehört hatte, mittlerweile aber, wie so vieles seit Beginn des Krieges, von einem Arbeiterkomitee übernommen worden war. Da Quecksilber ein wichtiger Grundstoff für die Munitionsherstellung war, bot die Mine brauchbares Material für eine Reportage, und die gewaltigen Maschinen, die heroischen Arbeiter und die Bleiamphoren voller Quecksilber, die wie Soldaten in strengen Reihen aufgestellt waren, lieferten starke, eindrucksvolle Bilder. Aber es war nicht genug, es war eben einfach nicht Kampf. Sie fuhren also über den Gebirgszug weiter in Richtung Andalusien. Dort begannen kurz vor Sonnenaufgang am Morgen des 5. September, eines Samstags, Breguet-Bomber der Nationalisten, Regierungstruppen anzugreifen, die in den Hügeln in der Nähe des Kupferbergbaustädtchens Cerro Muriano unmittelbar nördlich von Córdoba lagerten. Um die Mittagszeit hatten die Streitkräfte der Rebellen, die ihren Angriff in Córdoba gestartet hatten, Artillerie herbeigeschafft und belegten sowohl das Dorf als auch das Lager der Loyalisten mit Artilleriefeuer und bombardierten sie aus der Luft. Am Nachmittag, als dann die Infanterie der Nationalisten mit ihren Maschinengewehren eintraf, war der Ort ein einziges Chaos. Männer, Frauen und Kinder flohen zu Fuß, auf Pferden oder Eseln, in Autos oder Lastwagen. Die Frauen hielten schluchzend ihre schreienden Babys fest an sich gedrückt oder führten Maultiere oder Kühe mit sich. Die Männer waren mit hastig zusammengerafften Kleiderbündeln, Haushaltsgegenständen oder Koffern beladen. Sie waren nicht die einzigen Flüchtlinge. Hinter ihnen kamen die Scharen loyalistischer Milizionäre, zu Tode erschrockene Freiwillige, deren bisherige Erfahrung mit Feuerwaffen wahrscheinlich nur darin bestanden hatte, auf ihren Feldern auf Vögel zu schießen. Jetzt beklagten sie sich lauthals darüber, dass gegen Bomben und Kanonen mit Gewehren nichts auszurichten sei und flohen zu Fuß oder in beschlagnahmten Autos. In einigen Fällen drohten sie sogar, ihre Waffen gegen jeden zu benutzen, der sich ihnen in den Weg stellte. Es gab aber auch Milizionäre, die auf ihrem Posten blieben, und zusammen mit einigen wenigen regulären Infanteristen schafften sie es, bis zum Abend die Stellung zu halten. Am Abend zogen sich dann auch die Aufständischen, Flugzeuge, Artillerie und Infanterie, für die Nacht nach Córdoba zurück. Doch am nächsten Tag kamen sie wieder, um die Reste des Regierungskommandos in das Basislager nach Montoro zurückzuwerfen, das 45 Kilometer entfernt im Osten lag. Eigentlich war alles ganz anders geplant gewesen. Nachdem der General der Loyalisten, José Miaja, einen Monat lang vergeblich von einer Linie genau östlich der Stadt auf die Garnison der Rebellen gefeuert hatte, plante er ein kühnes Flankenmanöver. Eine Gruppe seiner 3. Brigade sollte sich nach Cerro Muriano begeben und einen für den 5. September geplanten Überraschungsangriff auf die Rebellen vom Norden her starten. Miaja musste sich seines Erfolges sehr sicher gewesen sein, denn mehrere Journalisten, die Fotografen Hans Namuth und Georg Reisner, der österreichische Autor Franz Borkenau, Clemente Zimorra von der Madrider Tageszeitung La Voz sowie Robert Kapper und Gerda Taro hatten die Erlaubnis erhalten, bei dem Manöver dabei zu sein. Was sie dann tatsächlich erlebten, war eine entsetzliche Niederlage. Der Feind hatte den Spieß umgedreht. Die Journalisten waren in einem der in den 1920er Jahren erbauten Landgut namens La Malagueña untergebracht, auf einem Hügel desselben Namens, südlich der Stadt. Und wahrscheinlich trafen Capa und Taro dort nicht vor dem frühen Nachmittag ein, als die zweistündige Mittagspause, die die Kämpfer auf beiden Seiten einzuhalten pflegten, eine zeitweilige Entwarnung möglich machte. Die Menschen aus dem Dorf befanden sich zu diesem Zeitpunkt bereits auf der Flucht, und Capa, der nie vergaß, dass hinter seinen Bildern reale Menschen mit echten Gefühlen standen, richtete seine Kamera auf die Familien, die auf der Straße dahinzogen, auf die barfüßigen Kinder in ihren Baumwollkleidchen und Shorts, auf ihre erschöpften, zu Tode erschrockenen Eltern. Das ist es, was der Krieg anrichtet. Am späten Nachmittag wurde wieder in voller Härte weitergekämpft. Diesmal konnten Gerda und er während der Schlacht nur Fotos von Regierungssoldaten machen, die Maschinengewehre auf der Schulter trugen, oder von Männern, die Telefonkabel abrollten, um Feldtelefone miteinander zu verbinden. Lauter Aufnahmen aus dem Bereich hinter den Kampflinien, auf den waldigen Hängen um La Malagueña herum. Das war mehr, als Nammut und Reisner fotografieren konnten, obwohl sie sich doch mit Borkenau mitten im Kampfgeschehen in Cerro Muriano selbst aufhielten, wo Journalisten in einem Tunnel unter dem Eisenbahndamm vor Bomben und dem Maschinengewehrfeuer der Aufständischen in Deckung gehen mussten. Aber Taro und Kappa waren immer noch fieberhaft auf der Suche nach richtigem Kampfgeschehen und offenbar ermuntert von dem, was sie bis jetzt mitbekommen hatten. Wie zwei junge Adler segelten sie durch die frische, blitzsaubere spanische Luft, so beschrieb sie später ihr Freund Shim. Zu ihnen gesellte sich an diesem Nachmittag in La Malagueña Clemente Zimorra, ein schneidiger Journalist und Bühnenautor Mitte 30, mit einem Hang zum Dramatischen, der von dem Ungestüm, der naiven Courage dieses verliebten Pärchens ebenso hingerissen war wie von ihrer Jugend. Nur Kinder, dachte er, als er sie sah, wie sie da mit nichts als ihren Kameras bewaffnet in der Gegend herumsprangen und völlig ohne Angst ein trudelndes Feindflugzeug beobachteten oder ihrem aufgeregten Wortwechsel lauschte. Alles, was in Spanien geschah, wollten sie in Bildern bannen, egal wie gefährlich das für sie werden konnte. Tapfere, edelmütige Kinder, die nach der Wahrheit suchen, schrieb er in einem Bericht, den er am folgenden Tag an seine Zeitung schickte. Vor ihrem Aufbruch zur Front in Córdoba legten Kappa und Taro einen Zwischenhalt in einem Lager der Loyalisten ein, möglicherweise im Hauptquartier der 3. Brigade in Montoro, östlich von Córdoba. Dort machte Kappa Aufnahmen von einem Offizier in einem schmuddeligen Overall, der auf einem Fass steht und seinen Männern eine Ansprache hält. Am Rand der zuhörenden Menge ist Gerda zu sehen. Dann lief Kappa um die kleine Gruppe herum, um ihre dem Redner zugewandten Gesichter zu fotografieren. Einer gelangweilt, einer begeistert, einer bedrückt, einer, der konzentriert die Stirn runzelt. Und entweder hier oder in einer anderen Kaserne ging Kappa zwischen den schlafenden Milizianos umher, die auf dem nackten Boden lagen, wie im Kampf getötete Soldaten. Einer von ihnen hat einen kleinen Hund im Arm, den die Truppe als Maskottchen mit sich führte. Sogar die älteren Männer sehen im Schlaf unschuldig und wehrlos aus, ein Bild, das jenes Schicksal erahnen lässt, das so vielen von ihnen bevorstand. Aber so bewegend diese Bilder auch waren, sie hatten doch alle nicht die Dramatik, nach der Kappa Ausschau hielt. Die Dramatik, die er in Cerro Muriano verpasst hatte. Eines Morgens fuhren also er und Gerda knapp 50 Kilometer südwestlich von Montoro über den Fluss Guadalquivir, durch eine Hügellandschaft, vorbei an mittlerweile abgeernteten Getreidefeldern, bis sie das Lager einer kleinen Militäreinheit, der CNT-Miliz, am Rande des Bauerndorfs Espejo erreichten. Die Reise war gefährlich. Nur wenige Tage zuvor war die Journalistin René Lafont ganz in der Nähe in einen Hinterhalt der Rebellen geraten und beschossen worden. Wenig später war sie ihren Verletzungen erlegen. Doch Kappa und Taro erreichten ihr Ziel ohne Zwischenfall. Es war noch früh am Morgen, als sie dort eintrafen, und die Sonne warf lange, scharfe Schatten auf die trockene Erde. Die Milicianos, Männer aus dem Dorf Alcoy in der Region Murcia, waren gern bereit, für das junge Fotografenpaar, den jungen fröhlichen Mann mit dem dunklen Strubbelkopf und das hübsche blonde Mädchen, zu posieren. Sie rannten gebückt einen der kahlen Hügel hinauf, von dem aus ihr Offizier sie zu sich heranwinkte, knieten auf dem Gras und legten mit ihren Gewehren auf ein entferntes Ziel auf dem nächsten Hügel an, oder sie standen am Rand eines staubigen Schützengrabens und schwenkten ganz die prahlerischen Machos ihre Gewehre. Dann wieder hockten Taro und Kappa im Graben, während die Soldaten den Abhang hinunter auf den Graben zurannten und darüber hinwegsprangen, bevor sie ihre Feuerstellung am gegenüberliegenden Grabenrand einnahmen. Taro und Kappa näherten sich ihnen mit der Rolleiflex und der Leica, während die Männer ihre Gewehre ins Blaue abschossen. Die Sonne, die noch relativ nah am Horizont stand, bestrahlte die Soldaten hell wie ein Studioscheinwerfer und hob jedes Detail, von den Erdklumpen bis zu den Stickereien auf den Mützen der Männer, deutlich hervor. Und am Ende, es muss mit Blick auf das, was nun geschah, am Ende gewesen sein, fragte entweder Kappa oder Taro, ob vielleicht ein Milizionär so tun könne, als sei er von einer Kugel getroffen worden. Einer von ihnen, ein dunkler, schnurrbärtiger Mann in einem khakifarbenen Overall, rannte den Abhang hinunter auf Kappa zu. Dann warf er sich, als wäre er getroffen, zu Boden, das Gewehr noch fest in der Hand. Seinen Fall bremste er mit der linken Hand und kam so mit dem Gewehr quer über dem Körper auf dem Rücken zu liegen. Zwei andere fielen auf die Seite in die Stoppeln und simulierten Leichen. Vielleicht war Kappa nicht sicher, ob es das war, was er wollte. Vielleicht wollte aber auch noch ein weiterer Mann seinen Auftritt im Rampenlicht. Wie auch immer, es kam ein weiterer Soldat mit hagerem, zerfurchtem Gesicht und dicken schwarzen Augenbrauen, in einem weißen Hemd unter den beiden Gurten, an denen seine Patronenbüchsen befestigt waren, den sonnenbeschienenen Hang herab, das Gewehr in der rechten. Das trockene Gras knirschte unter seinen Schuhen. War ein Knall, das scharfe Krachen von Gewehrfeuer zu hören? Jedenfalls gaben die Beine des Mannes schlagartig nach, seine Hände erschlafften, das Gewehr entglitt seinen Fingern und er brach, an derselben Stelle wie seine Kameraden kurz zuvor, zusammen. In den Sekunden, bevor der Soldat fiel, drückte Carper auf den Auflöser seiner Leica und hielt ein Bild fest, das eines der berühmtesten in der Geschichte der Fotografie werden sollte. Was aber war dort am Hang wirklich passiert? Carper selbst hat darüber fast nie gesprochen, obwohl ein Jahr später ein Freund, der als sein Dolmetscher bei einem Interview mit einer New Yorker Zeitung fungierte, eine äußerst farbige Darstellung der Ereignisse lieferte. Carper und der Soldat in dem weißen Hemd befanden sich demnach allein auf einer Hügelkuppe, wo sie in einem Schützengraben vor feindlichen Schüssen in Deckung gingen, bis der Miliziano einen Ausbruchversuch machte, um wieder zu seiner Abteilung aufzuschließen und dabei von Schüssen aus einem Maschinengewehr getötet wird. Eine packende Story, die allerdings widerlegt wird durch die Anwesenheit von Gerda und den anderen Soldaten, durch die im Gras liegende Milizionäre und den Umstand, dass Maschinengewehrkugeln kaum dazu in der Lage sind, ein einzelnes Ziel zu treffen, das fast 100 Meter entfernt ist. 10 Jahre später schmückte Carper die Geschichte aus dem Telegram in einem Radiointerview noch etwas aus. 20 Milizianos seien mit ihm in dem Graben gewesen, sagte er, und von einem Nachbarhügel habe man sie unter Beschuss genommen. Ein Soldat nach dem anderen habe den Graben verlassen und sei von feindlichen Kugeln getroffen worden. Ihm, Carper, sei diese sensationelle Aufnahme gelungen, indem er seine Kamera über den Kopf gehalten, das Bild auf dem Sucher also gar nicht gesehen habe. Auch diese Version lässt sich kaum mit dem, was auf den entstandenen Aufnahmen zu sehen ist, in Einklang bringen. Irgendwann in den 1940er Jahren erzählte Carper einem anderen Freund, einem Fotografenkollegen aus Gerdas Heimatstadt Stuttgart, im privaten Gespräch, er und Gerda und die Soldaten seien allesamt Akteure in einer Zufallstragödie gewesen. Die Soldaten hätten herumgesponnen, sie seien umhergerannt, hätten ihre Gewehre abgefeuert, hätten gelacht, »So werden wir diese faschistischen Mistkerle abschießen!« Und er selbst habe fotografiert. Er habe keine Schüsse gehört, zunächst nicht. Während aber die Soldaten für seine Kamera so taten, als würden sie kämpfen, hatte eine reale Kugel, die vielleicht aus dem Präzisionsgewehr eines faschistischen Heckenschützen stammte oder von einem der Guardia Civil-Rebellen, die in dieser Gegend aktiv waren, tatsächlich das Herz eines Mannes getroffen. Was aber, wenn der Mann auf dem Foto unmittelbar nach der Aufnahme schlicht nur aufgestanden wäre, sich den Staub abgeklopft hätte und gesund und munter seiner Wege gegangen wäre? 6 Jahrzehnte nach dem Ereignis schloss ein Mordkommissar und Forensikexperte, den man dazu befragte, diese Variante definitiv aus. Die erschlafften Gliedmaßen und Finger seien seiner Auffassung nach ein eindeutiger Hinweis darauf, dass der Mann wirklich tot war und nicht nur so tat. Die anderen Männer, die auf dem Boden lagen, verstellten sich möglicherweise nur, aber das, so der Kriminalbeamte, war nicht gespielt. Ob das nun zutrifft oder nicht, eine Paradoxie bleibt bestehen. Capra war nach Spanien gekommen, um die Wahrheit festzuhalten, um die wahrheitsgetreuesten besten Bilder zu machen. Bilder, die zeigen sollten, wie das spanische Volk für seine Ideale kämpfte. Bilder, für die er jedes persönliche Risiko auf sich nehmen wollte. Für die Fotos aus Espejo, und wenn eines von ihnen durch eine grauenhafte Ironie in Realität verwandelt wurde, war allein der Mann, der von der Kugel getroffen wurde, ein Risiko eingegangen. Nach Espejo sorgten sowohl Carper als auch Taro dafür, dass so etwas nicht wieder vorkam. Die beiden brachen von Espejo auf und übergaben ihre Filmrollen an den Piloten, der sie von einem Flughafen in der Nähe dann etappenweise nach Paris beförderte. Am 23. September brachte Vue eine Doppelseite mit 6 Fotos von Carper von der Córdoba-Front sowie einem weiteren Foto von Georg Reisner und räumte dem Bild des Miliziano im weißen Hemd den Ehrenplatz ein. Der Text zum Bild klang wie ein Stück aus einem Epos. Mit eiligem Schritt, die Brust dem Wind dargeboten, das Gewehr in der Faust, so rannten sie den Abhang hinunter. Plötzlich pfiff eine Kugel, die Kugel eines Brudermörders. Und die Heimaterde trank ihr Blut. Zeitschriften anderer Länder veröffentlichten weitere Fotos derselben Sequenz. Und im Juli 1937 verwandelte das Life-Magazin die Fotografie des fallenden Soldaten in ein Symbol des Spanien-Konflikts, indem es die Aufnahme zum Aufmacher einer zusammenfassenden Darstellung des Krieges machte. Capa selbst sprach später in einem Radiointerview davon, dass das Preisbild in der Vorstellung der Redakteure und der Öffentlichkeit entsteht. So gesehen würde das Bild die Absichten Capas, die er bei seinem Aufbruch nach Spanien hegte, mehr als erfüllen. Es wurde zu einem Symbol, zu dem Symbol des Opfermuts der Republik. Vorerst war es allerdings noch ein Bild unter anderem auf einem Film, den Capa nach Paris schickte, ohne die Bilder gesehen zu haben. Gerda und er waren nun unterwegs nach Toledo. Sie hörten Es lebe der Tod, 43. Teil, eine Niemandslandproduktion, 2017. Literaturhinweis: Amanda Vail, Hotel Florida, Wahrheit, Liebe und Verrat im Spanischen Bürgerkrieg, erschienen im Klett-Cotta Verlag, Stuttgart, 2015, 510 Seiten, aus dem Amerikanischen übersetzt von Susanne Held, mit zahlreichen Fotos von Robert Capa und Gerda Tajo. Genau, was ich gleich sag. Und ich erzähl, ich bin so frei und so allein. Und denk mir still, es ist schön, dass ich dich hab. Wir haben tausend gleiche Träume. Wir haben tausende Ideen. Wenn du wieder mal im Nichts abhängst, hol ich dich raus, ist kein Problem. Schritt für Schritt. Und wir betäuben uns und schreien, nur noch einmal glücklich sein. Wir trinken drauf, nie mehr zurück. Wir haben tausend gleiche Träume. Wir haben tausende Ideen. Holst du mich raus, ist kein Problem. Ist kein Problem. Ist kein Problem. Ist kein Problem. Eine Nachricht aus Spanien. Madrid. Die Stadtregierung von Madrid will ein an den Kriegsfotografen Robert Capa erinnerndes Haus umwidmen. Die in Spanien lebende Journalistin Carmela Negrete führte ein Gespräch mit Uria Fernandez. Uria Fernandez ist Direktor des Kulturbereichs der Fundación Manuel Fernández Lito, einer Gewerkschaftsstiftung, der Industrie-, Bau- und Agrarförderung der Union General de Trabajadores, UGT. Dort leitet er das Dokumentationszentrum. Die Stiftung betreibt außerdem ein preisgekröntes Programm zur Leseförderung der Arbeiterklasse mit dem Titel »Die Bücher in die Fabriken«. Frage: Sie wollen in Madrid das Haus in der Berrionzela Straße 10 retten. Was befindet sich dort? Berrionzela 10 ist die Adresse einer Straße im Stadtbezirk Puente de Vallecas im Viertel Entrevías. Dort steht das Haus, das der Fotograf Robert Capa während des Spanischen Bürgerkrieges zwischen 1936 und 1939 im November 1936 fotografierte und in dem Zusammenhang eine seiner bekanntesten Reportagen aufnahm. Was gibt dieser Adresse ihre große Bedeutung? Antwort: Erstens war es das erste Mal, dass der Name Robert Capa in großen Lettern auf der Titelseite eines internationalen Magazins erschien, in diesem Fall der französischen Zeitschrift Regard. Capa war deren Sonderberichterstatter. Zwar hatte er bereits im September das berühmte Foto des gefallenen Milizionärs veröffentlicht, doch damals erschien eine Signatur nur klein neben dem Bild. In dieser Reportage mit dem Titel »Die gekreuzigte Hauptstadt« ging es um die Bestrafung der Zivilbevölkerung Madrids durch Bombardierungen durch die faschistische italienische und deutsche Luftwaffe, die zur Verstärkung der putschistischen Truppen gegen die Republik eingesetzt wurden. Dieses Haus markiert auch die visuelle Anklage der Experimente, die sowohl die deutschen Nazis als auch die italienischen Faschisten an der Zivilbevölkerung Madrids durchführten, um die sogenannte Luftterrorstrategie zu testen. Etwas, das die Madrilenen nicht wissen. Es war die erste große europäische Hauptstadt, auf der diese brutale Strategie angewandt wurde und die heute noch an anderen Orten der Welt zu sehen ist. Frage: Welche Rolle spielt das Gebäude für Ihre Gewerkschaftsstiftung? Antwort: Das Thema beschäftigt uns schon lange. Bereits 2010 organisierten wir eine Ausstellung mit dem Titel Vallecas Bombardeada, das bombardierte Vallecas. Im Rahmen unserer Forschungen und Ausstellungen zur Geschichte der Bombardierungen haben wir 2017 die Plattform Salva Berrionzela 10 gegründet, mit der wir internationale Institutionen wie das International Center of Photography in New York, welches das Capa-Erbe beherbergt, die Rosa-Luxemburg-Stiftung aus Deutschland, das portugiesische Zentrum für Fotografie oder die Casa de Velázquez aus Frankreich einbezogen haben. Sie unterstützten das Schreiben an die öffentlichen Verwaltungen im Juni 2017, um einerseits die Stadt Madrid zu bitten, das Gebäude in das Kataster der geschützten städtischen Gebäude aufzunehmen und andererseits die Comunidad de Madrid, es als Kulturgut zu schützen. Wurde der Bitte entsprochen? Ja, wir haben es alle zusammen geschafft. Wir haben den größten Teil der Arbeit getragen, aber für uns ist dies ein internationaler kollektiver Erfolg. Neben diesen internationalen Institutionen gab es auch lokale aus Kultur- und Gewerkschaftsbereichen wie die Stiftung Largo Caballero, ebenso wie die Kirche San Carlos Borromeo und ihren Pfarrer Javier Baeza. Und sie wollen dort ein Museum eröffnen? Wir wollen ein Robert-Capa-Zentrum zur Interpretation der Luftangriffe der Legion Condor und der Aviazioni Legionaria dort etablieren, mit offenem Museum, öffentlichen Aktivitäten, Festivals, kreativer Bildung, Zusammenarbeit mit Nachbarn und Schulen. 2017 war das Gebäude von 14 Familien bewohnt, die unter unmenschlichen Bedingungen, Kakerlaken, Schimmel und so weiter lebten und hohe Mieten an die Eigentümer zahlten. Wir forderten die Stadt auf, für die Kinder und Familien menschenwürdige Wohnungen bereitzustellen. Dank der Initiative der Stadträtin Mar Espinar wurden diese Familien in Wohnungen einer städtischen Wohnungsbaugesellschaft untergebracht. Heute leben sie in zwei würdigen Gebäuden. Ihr Leben hat sich komplett verändert. Das sehr bescheidene Arbeiterviertel hat ein gewisses Stigma. Es liegt nur eine Bahnstation und etwa 5 Minuten vom Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía entfernt. Unser Vorschlag war daher, dass dieser Ort, der einst zum Symbol der Zerstörung wurde, sich in einen Motor der kulturellen Belebung für die gesamte Umgebung verwandelt. Eine Gegend, die wie gesagt stark vernachlässigt ist. Sie kombinieren also Erinnerungs- und Sozialarbeit. Ja. Gegenüber befindet sich ein Gebäude, das sich früher zu einer Müllhalde entwickelt hatte. Wir konnten diesen Ort jedoch sanieren lassen und haben ihn Plaza del Fotografo Robert Capa genannt. Dort wurden 4 Jahre lang archäologische Ausgrabungen rund um die Überreste der Häuser durchgeführt, die damals bombardiert wurden. Denn genau dort waren diese Ruinen geblieben. Auf diesen Überresten ließen sich während der Franco-Diktatur Menschen nieder, die politisch verfolgt wurden oder aus wirtschaftlicher Not aus Andalusien und anderen Regionen Spaniens nach Madrid kamen. Sie errichteten ihre einfachen Hütten auf den Trümmern jener bombardierten Häuser, die sich dort neben der Peroncelli 10 befanden. Europaweit bemühen sich Projekte um den Erhalt des Erbes von Capa. Mit wem konnten sie bereits Kontakte knüpfen? In Deutschland bekommen wir Unterstützung vom Capa-Haus in Leipzig. Die Geschichte ist sehr rührend. Seit 2024 organisieren wir hier in Madrid das internationale Treffen Robert Capa, was es uns ermöglicht hat, die verschiedenen internationalen Initiativen rund um den Fotojournalisten kennenzulernen. So konnten wir unsere deutschen Brüder kennenlernen, nämlich das wunderbare Kollektiv der Capa-Haus-Initiative in Leipzig. Es bewegt uns sehr, Ihre Solidarität zu sehen, und wir beneiden Sie auch dafür, wie Sie dies dort umsetzen konnte. Dieses Projekt ist ein Bruderprojekt unseres Vorhabens. Aus einem Foto entstehen Gebäude, die zu einem Ort des Gedenkens werden, aufgrund der internationalen Bedeutung des jeweiligen Bildes. Etwas, das hier in Madrid nur schwer verstanden wird. In Truina auf Sizilien existiert ein kleines Robert Capa Museum, das ebenfalls mit viel Arbeit von einem Gemeinderat des Partito Democratico Sebastiano Fabio Venezia gegründet wurde und mit dem wir ebenfalls in Kontakt stehen. Wir haben bereits einige gemeinsame Initiativen umgesetzt, wie die Veröffentlichung eines gemeinsamen Manifests all jener, die an dem Treffen hier in Madrid teilgenommen haben, bei dem auch die Capa-Haus-Initiative vertreten war. Niemandsland. Ich muss sie reflektieren. Ich hoffe, der letzte Titel hat Ihnen ein bisschen Spaß gebracht. Thema Repression gegen Journalisten durch die Europäische Gemeinschaft. Die finanzielle Lage des Berliner Journalisten Hüseyin Dogru spitzt sich weiter zu. Das Amtsgericht Frankfurt am Main hat einen Eilantrag des von der EU sanktionierten Journalisten zurückgewiesen. Dogru wollte erreichen, dass seine Bank Überweisungen wieder zulässt und die Nutzung seines Kontos weniger stark einschränkt. Das Gericht stellte sich jedoch auf die Seite des Kreditinstituts. Dogru muss zudem die Kosten des Verfahrens tragen. Wie ist es dazu gekommen? Dogru beschreibt die Situation als massive Belastung für sich und seine Familie. Die Entwicklungen fühlten sich wie eine systematische Kriminalisierung an. Er steht vor dem Abgrund seiner Existenz. Der Journalist Dogru steht seit Mai 2025 auf einer EU-Sanktionsliste. Achtung, das muss man sich merken, denn das kann die Existenz bedrohen bzw. jemanden in die Obdachlosigkeit treiben. Besonders wenn man Journalist ist und unter dem Verdacht steht, auf irgendeine Art doch irgendwie mit Russland etwas gemacht zu haben. Die EU begründet die Maßnahme damit, dass Dogru mit seiner pro-palästinensischen journalistischen Arbeit, Achtung, ethnische, politische und religiöse Zwietracht schüre und damit destabilisierende Aktivitäten Russlands unterstütze. Haha, öffentliche Belege für eine konkrete Verbindung nach Moskau wurden bislang nicht vorgelegt. Dogru weist die Vorwürfe auch zurück. Er bestätigt, früher für Redfish gearbeitet zu haben, ein Format, das vom russischen Sender Ruptly finanziert wurde. Im Zuge des russischen Angriffs auf die Ukraine habe er das Arbeitsverhältnis jedoch beendet. Ich habe immer kritisiert, dass es sich um eine Invasion in der Ukraine handelt, sagte er bereits im November 2025 im Gespräch mit der Berliner Zeitung. Scharfe Kritik an dem EU-Sanktionsregime äußern mehrere Juristen. In einem Rechtsgutachten, das im Herbst vergangenen Jahres im Europäischen Parlament vorgestellt wurde, kommen die ehemalige Richterin am Europäischen Gerichtshof Ninon Kolnerik und die Völkerrechtlerin Alina Miron zu dem Schluss, dass die Maßnahmen tiefgreifende Grundrechtseingriffe darstellen. Die Autorinnen sprechen von einem faktischen zivilrechtlichen Tod. Vermögenswerte wurden eingefroren, der Zugang zu Bankdienstleistungen blockiert und die wirtschaftliche Handlungsfähigkeit nahezu vollständig lahmgelegt. Besonders problematisch sei, dass die Sanktionen ohne vorherige gerichtliche Kontrolle verhängt wurden und Betroffene vor ihrer Listung kein rechtliches Gehör erhielten. Zudem warnen die Juristinnen vor einer abschreckenden Wirkung auf Journalisten insgesamt. Unklar bleibe, wo die Grenze zwischen zulässiger Berichterstattung und sanktionierbarer Informationsmanipulation, wie diese Leute das nennen, verlaufe. Die EU-Sanktionen bedrohen damit die Pressefreiheit. Für Dogru ist die Lage bereits konkret. Sein Alltag sei geprägt von rechtlichen Einschränkungen, finanziellen Engpässen und wachsendem Druck. Die Entscheidung des Amtsgerichts Frankfurt verschärft diese Situation nun weiter. Thema Energiekatastrophe, Energiekrise. Trump erpresst die EU. Im Ringen um das Handelsabkommen zwischen den USA und der EU verschärft die US-Regierung den Ton gegenüber Europa. Sollte die EU den sogenannten Thornberry Deal nicht ratifizieren, droht nach Angaben aus Washington eine Verschlechterung der Bedingungen für Lieferungen von Flüssigerdgas, LNG. Der US-Botschafter bei der EU, Andrew Putzer, sagte der Financial Times, die Energiekomponente des Abkommens könne gefährdet sein, falls Brüssel Nachverhandlungen anstrebe. Ich weiß nicht, was mit der Energie passieren wird, wenn sie nicht vorankommt, so Putzer. Ohne Umsetzung der Vereinbarung sei man wieder bei Null. Zwar wollten die USA weiterhin Geschäfte mit Europa machen, aber die Bedingungen werden möglicherweise nicht mehr so günstig sein. Ja, Erpressung, Drohung und Abzocke. Kern des Abkommens ist unter anderem die Zusage der EU, bis 2028 Energie im Wert von 750 Milliarden Dollar aus den USA zu beziehen, darunter LNG, Öl und zivile Nukleartechnologie. Gleichzeitig sollen Zölle neu geregelt werden. Die Drohung trifft Europa in einer ungünstigen Phase. Aufgrund des Iran-Krieges und der Blockade der Straße von Hormus hat sich der Wettbewerb um LNG-Lieferungen verschärft und die Energiepreise sind in die Höhe geschossen. Europa gilt als besonders verwundbar, da viele Mitgliedstaaten, allen voran Deutschland, stark von Gasimporten abhängig sind. In der Jungen Welt schreibt heute Frau Wiebke Diehl zum Thema Israel-Krieg gegen Libanon, 24.03.2026, folgendes. Kriegsverbrechen und Pogrome. Israel greift zivile Infrastruktur im Libanon an, 1 Million Binnenvertriebene, Gewaltexzesse gegen Palästinenser im Westjordanland. Die jüngsten Ereignisse markieren eine erhebliche Eskalation in Tel Avivs Kriegsführung gegen den Libanon. Wie bereits im Junikrieg 2006 nimmt die israelische Armee immer häufiger libanesische Infrastruktur ins Visier. Häuser von Zivilisten und Gebäude der öffentlichen Daseinsvorsorge werden beschossen. Am Sonntag zerstörte das Militär eine der Hauptbrücken über den Fluss Litani, die den Süden Libanons mit dem Rest des Landes verbindet. Dieser Angriff könnte eine neuerliche humanitäre Katastrophe auslösen, weil die Bevölkerung im südlichsten Teil des Landes vom Zugang unter anderem zu Lebensmitteln und Medikamenten abgeschnitten wird. Das Völkerrecht verbietet es Streitkräften generell, zivile Infrastruktur anzugreifen, weshalb sich Tel Aviv der Begehung von Kriegsverbrechen schuldig macht. Israel, das zudem international geächteten weißen Phosphor als Waffe einsetzt, wendet offensichtlich erneut die Dahir-Doktrin an. Inhalt dieser Strategie ist es, durch weitreichende Zerstörungen von Wohnhäusern und ziviler Infrastruktur die Unterstützung der Bevölkerung für die Hisbollah zu brechen. Hochrangige israelische Regierungsvertreter haben bereits erklärt, der Libanon solle zu einem neuen Gaza gemacht werden. Über 1 Million Menschen befinden sich innerhalb des Landes auf der Flucht. Bereits vergangenen Donnerstag sprach das libanesische Gesundheitsministerium von über 1.000 von der israelischen Armee Getöteten, allein seit Beginn des Irankriegs. Israelische Regierungskreise haben ausgegeben, nicht nur die Hisbollah, sondern auch deren Unterstützer beseitigen zu wollen. Da müssten sie wahrscheinlich 60% der Bevölkerung umbringen. Mein Kommentar dazwischen. Zu diesem Zweck hat die Armee neben den seit Wochen intensivierten Luftangriffen auch eine Bodenoffensive gestartet. Allerdings kommt es zu heftiger Gegenwehr durch die Hisbollah, die offenbar trotz ihrer Schwächung in den vergangenen Jahren über eine größere Kampfkraft verfügt, als angenommen wurde. Die von Israel gestreute Behauptung, die Hisbollah habe die Waffenruhe gebrochen, hält keiner Tatsachenüberprüfung stand. Vielmehr hat die UN-Mission UNIFIL allein zwischen dem 27. November 2024, als die Waffenruhe in Kraft trat, und Januar 2026 mehr als 7.300 israelische Verletzungen des libanesischen Luftraums sowie über 2.400 Aktionen israelischer Soldaten im Libanon registriert. Die radikale israelische Siedlerbewegung hat bereits angekündigt, den Südlibanon mindestens bis zum Fluss Litani mit völkerrechtswidrigen Siedlungen überziehen zu wollen. Im vergangenen Jahr ist es zu mehreren, teils erfolgreichen Versuchen radikaler Siedler gekommen, die Grenze zum Nachbarland zu überqueren. Vorerst konzentrieren sie sich weiter auf die von Israel besetzte Westbank. In der zweiten Nacht in Folge richteten sich Pogrome gegen die palästinensische Zivilbevölkerung. Mehrere Dörfer wurden von etwa 200 israelischen Siedlern attackiert. Im Umkreis der Städte Nablus und Jenin wurden Häuser und Fahrzeuge in Brand gesetzt. Sogenannte Molotow-Cocktails wurden durch Fenster in die Wohnungen palästinensischer Familien geworfen. Auch Schusswaffen kamen zum Einsatz. Mindestens 9 Menschen wurden verletzt, einige davon schwer. In Hebron nahmen am Montagmorgen Soldaten 6 Palästinenser fest, darunter einen Journalisten. Bereits seit vergangenem Dezember treibt die israelische Regierung ihre Siedlungsannexions- und Vernichtungspläne im Westjordanland mit Hochdruck voran. Zugleich wird in der Knesset ein Gesetzesentwurf im Eilverfahren durchgepeitscht, der die Todesstrafe für Palästinenser vorsieht, wenn diese von Militärgerichten der Tötung von Israelis für schuldig befunden werden oder der nationalen Wiederbelebung des jüdischen Volkes in seiner Heimat schaden wollten. Frühling im Niemandsland. Frühling im Niemandsland. Frühling. Thema digitale Gewalt an Frauen. Schauspielerin Colleen Fernandez wirft ihrem Ex-Ehemann Christian Ulmen vor, ihr jahrelang digitale Gewalt durch KI-generierte pornografische Videos und Bilder angetan zu haben. Ihre Anschuldigungen, die der Schauspieler über seinen Anwalt bestreiten lässt, haben eine Welle der Solidarisierung ausgelöst. Mehr als 10.000 Menschen demonstrierten am Sonntag in Berlin gegen sexualisierte Gewalt im Internet und für entsprechende Gesetzesverschärfungen. Mehr Schutz und härtere Strafen gegen Missbrauch seien richtig, aber wirkungslos, ohne Bildung, Prävention und den Einsatz für Gleichberechtigung der Geschlechter, heißt es dazu in der Süddeutschen Zeitung. Doch vor dem maßlosen Willen zur Macht, dem sich Frauen durch Männer immer wieder ausgesetzt sehen, schützt kein Gesetz und keine Polizei. Der muss weg, wenn Frauen wirklich frei sein wollen. Die Unterordnung von Frauen habe System in diesem System, man nennt es Patriarchat, schreibt Jagoda Marinic im Stern. Nun gelte es, ernst zu machen mit den Gesetzen und der Aufarbeitung. Doch das Paradoxe ist, wir brauchen uns gegenseitig. Der Wandel geht nur mit Männern, ihr seid dran. Das sieht auch Carolina Schwarz so. Ich will mit Männern leben, bekennt die Taz-Autorin. Doch wenn ein Zusammenleben funktionieren soll, sind jetzt die Männer gefragt. Sie müssen unsere kollektive Wut teilen. Sie sollen hart werden im Kampf gegen jede Form von patriarchalischer Gewalt und weich werden in ihrer Männlichkeit. Das Rechtsaußenblatt Junge Freiheit sorgt sich derweil um Einschränkungen der Meinungsfreiheit. Die geballte mediale Aufmerksamkeit mutet in ihrer Machart nach einer öffentlichkeitswirksamen Kampagne an, um harte Strafen für Deepfakes zu etablieren, und zwar nicht nur pornografischer Art, verweist Katharina Schmierer darauf, dass insbesondere Politiker keinen Spaß verstehen, wenn ihre Bilder für satirische KI-Clips verwendet werden. Auch die Forderung nach Klarnamenpflicht im Netz werde jetzt mit Promi-Turbo vorangetrieben. Bei aller Abscheu über das, was Fernandes und unzähligen Frauen ohne bekannten Namen im Netz angetan wurde und wird, sollten solche Befürchtungen, auch wenn sie von rechts artikuliert werden, nicht leichtfertig in den Wind geschlagen werden. Denn während ein wirklicher Kampf gegen sexualisierte Gewalt vom kapitalistischen Staat als Hüter patriarchalischer Strukturen nicht zu erwarten ist, sucht dieser im Zuge des reaktionär-militaristischen Staatsumbaus nur nach Vorwänden zur Einschränkung demokratischer Rechte. Eine Meldung aus Italien. Frau Meloni scheitert unerwartet mit ihrer Justizreform. Rom. Die italienische Ministerpräsidentin Giorgia Meloni ist mit ihren Plänen für einen grundlegenden Umbau der Justiz gescheitert. In einer Volksabstimmung lehnten die Italienerinnen und Italiener das Vorhaben von Melonis rechter Koalition ab. Nach einer Hochrechnung des Fernsehsenders Rai vom Montag stimmten 53,6% dagegen. Für das Vorhaben stimmten lediglich 46,4%. Das Endergebnis wird noch im Laufe des Montags erwartet. Anderthalb Jahre vor der nächsten regulären Parlamentswahl bedeutet das klare Nein für die Vorsitzende der Rechtspartei Fratelli d'Italia eine schwere Niederlage. Vor dem Referendum hatte Meloni ausgeschlossen, in einem solchen Fall persönliche Konsequenzen zu ziehen. In Umfragen liegt sie mit den Fratelli weit vor allen anderen Parteien. Die 49-Jährige regiert jetzt schon länger als fast alle anderen bisherigen Regierungschefs in der Nachkriegszeit. Melonis Koalition aus drei rechten und konservativen Parteien hat es sich zum Ziel gesetzt, das Justizsystem in entscheidenden Punkten umzubauen. Kern von Melonis Plänen war, die Laufbahnen von Richtern und Staatsanwälten zu trennen. Zudem sollte es neue Selbstverwaltungsorgane geben. An deren Besetzung sollte das Parlament beteiligt werden. Damit hätte die Politik mehr Einfluss auf Personalentscheidungen bekommen. In den vergangenen Monaten überzogen Meloni und wichtige Minister, Richter und Staatsanwälte mit massiver Kritik. Insbesondere warf sie der Justiz vor, die Bekämpfung der illegalen Massenimmigration zu sabotieren. Vizeregierungschef Matteo Salvini von der rechten Partei Lega sprach von kommunistischen Richtern, denen das Handwerk gelegt werden müsse. Dass viele Richter und Staatsanwälte Kommunisten sind, ist seit Jahrzehnten ein Standard in der Propaganda der italienischen Rechten. Kritiker sahen dafür die Reform der Unabhängigkeit der Justiz in Gefahr. Jede Stunde was anderes. Verwirrung um Aussagen Trumps. Irans Parlamentspräsident und Außenministerium bestreiten Verhandlungen mit den USA. Der iranische Parlamentspräsident Mohammad Bagher Ghalibaf hat Angaben von US-Präsident Donald Trump zu angeblichen Gesprächen zwischen beiden Ländern zurückgewiesen. Es gebe keine Verhandlungen mit den USA, erklärte Ghalibaf am Montag im Online-Dienst X. Es würden Falschmeldungen genutzt, um die Finanz- und Ölmärkte zu manipulieren und dem Sumpf zu entkommen, in dem die USA und Israel gefangen sind. Auch das iranische Außenministerium bestritt, dass es seit Kriegsbeginn Verhandlungen mit den USA gab. In den vergangenen Tagen habe der Iran jedoch Nachrichten über befreundete Länder erhalten, die auf eine Bitte der USA um Verhandlungen zur Beendigung des Krieges hindeuten, sagt ein Außenamtssprecher der staatlichen Nachrichtenagentur IRNA zufolge. Trump hatte zuvor erklärt, er habe nach von ihm als sehr gut und konstruktiv bezeichneten Gesprächen mit Teheran die Pläne für US-Angriffe auf Kraftwerke im Iran vertagt. Israel und die USA greifen den Iran seit dem 28. Februar aus der Luft an. Teheran hat seither mit Raketen und Drohnen Vergeltungsangriffe gegen Israel, mehrere Golfstaaten sowie US-Einrichtungen in der Region durchgeführt. Eine Nachricht von AFP. Das war's für heute. Ich verabschiede mich aus dem Niemandsland, liebe Hörerinnen und Hörer. Zum Schluss, wie immer, mein Wahlspruch. Der wahre, richtige Sozialismus heißt teilen die Reichtümer dieser Welt und schützen die Wunder dieser Welt. Bleiben Sie gesund, werden Sie glücklich und bis zum nächsten Mal. Tschüss, Agur. Hey, man.